1, 2, 3, 4! Auf der Suche nach dem Fall, auf der Suche der ich bin. Da kam nach langer Rede, der gemeint ist in den Sinn. Ich wollte anders sein, Individualität. Ich war einmal das Richtige, was in einem Menschen zählt. Ob ich eigentlich besser bin. Zu manchem Schwachsinn nachgerannt, auf der Suche nach dem Sinn. Gott sei Dank.